sind hier auf Mallorca. Schon lange nicht mehr nüchtern, bin fett so wie ein Orca. Die Frauen immer hübscher. Ich bin DJ Nello, ich mach die Frauen feucht. Sie fasst mir an den Pillar, dann hab ich mich gefreut. Ich hole uns Getränke, da hinten an der Strandbar. Ich frag sie, ob sie mitkommt, sie sagt mir, mach mal langsam. Jetzt muss mir etwas einfallen, ich guck auf die Melon. Ich frag sie nach dem Alter, vielleicht bin ich ihr Sohn. Voll wie der Strand, blau wie das Meer. Breit wie der Horizont, saufe noch mehr. Magen voll Bier, Kimme voll Sand. Seit Tagen schon hier und wir sind ganz entspannt. Voll wie der Strand, blau wie das Meer. Breit wie der Horizont, saufe noch mehr. Magen voll Bier, Kimme voll Sand. Seit Tagen schon hier und wir sind ganz entspannt. Ich schwör, ich wollte nie so ein Lied machen. Sag Walla, du bist Rapper? Voll wie der Strand, blau wie das Meer. Breit wie der Horizont, saufen noch mehr. Magen voll Bier, Kimme voll Sand. Seit Tagen schon hier und wir sind ganz entspannt. Rapper, Jägermeister oder Astra-Rakete. Alles will ich trinken, aber mir fehlt die Knete. Ich trinke mit ner Frau ein Bier, das Flüssigbrot es schmeckt. Als sie redet, muss ich weg, weil sie spricht mit so, Dialekt. Jetzt will ich auch mal. Das Auge, das fliegt mit, sie packt mir in den Schritt. Sie flüstert mir ins Ohr, was ein geiler Hengst du bist. Ich stell ihr eine Frage und sie kommt mit ins Hotel. Draußen warten schon 10 Frauen, es sieht aus wie im Bordell. Voll wie der Strand, blau wie das Meer. Breit wie der Horizont, saufe noch mehr. Magen voll Bier, Kimme voll Sand. Seit Tagen schon hier und wir sind ganz entspannt. Voll wie der Strand, blau wie das Meer. Breit wie der Horizont, saufe noch mehr. Magen voll Bier, Kimme voll Sand. Seit Tagen schon hier und wir sind ganz entspannt. Und jetzt kommt der Drop, genau jetzt. zweieigig, ei, ei, ei verboten. Eitöpfer, Eierköpfer, Eierpunschkonsorten. Eischlitter, Hahnentritter, Eierbruchmalö. Eierstriche, Eierstriche, Eierlikör. Wir sind die Feier, Eier, Feier, Eierheiligen. Zwei Dotter Ärsche bis zur Schale voll. Wer ist dran schuld, wen müssen wir verteidigen? Na wer denn wohl, den Alkohol? Wir sind die Feier, Eier, Feier, Eierheiligen. Hier fliegt heute das Huhn. Na wer denn wohl, der Alkohol? Der hat damit zu tun. Na wer denn wohl, der Alkohol? Der hat damit zu tun. Traum oder Fantasie, die Welt braucht eine neue Stimme und alle singen diese Melodie. Ein Lied für diese Welt und die Menschen voller Sehnsucht, egal wo sie auch sind, für sie singe ich mein kleines Lied. Ein Lied für dich und mich, für zwei Herzen, die sich lieben. Der Wind trägt es zu dir, es ist nur ein Gruß von mir. Oh, yeah! Bier ausgeht, wo jeder feiert, bis die Sonne aufgeht. Malle, wir sind auf dem Weg. Mallorca, unsere Insel, Palmen, Strand und Bier. Feiern an der Playa, dafür leben wir. Von Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt, Hahn, alle treffen sich auf Malle, das ist unser Plan. Viel zu lange warten wir bereits auf diesen Tag. Solange es die Sonne gibt, gibt es unser Mallorca. Wo jeder feiert, bis die Sonne aufgeht. Malle, wir sind auf dem Weg. Malle, wir sind auf dem Weg. Malle, wo sich alles ums Feiern dreht und niemand früh nach Hause geht. Malle, wir sind auf dem Weg. Sonne, Feiern, Party, alle sind am Strand. Mit lecker was zu trinken liegen wir im Sand. Auf so viel zu verzichten fiel uns alle schwer. Jetzt sehen wir uns wieder und feiern umso mehr. Wir sind wieder zusammen und das ist das, was zählt. Mallorca bleibt für immer der geilste Ort der Welt. Wo jeder feiert, bis die Sonne aufgeht. Malle, wir sind auf dem Weg. Malle, wir sind auf dem Weg. Malle, wo sich alles ums Feiern dreht, wo niemand früh nach Hause geht. Malle, wir sind auf dem Weg. Def, def, definitiv. Von mir aus können alle sagen, dass wir keine Ahnung haben. Das geht mir einen Kilometer am Poppes vorbei. Def, def, definitiv. Endlich kann ich wieder nach Malle mit dem Flieger. Zwei Sterne sind gebucht. Im Zimmer Kakerlaken und Flecken auf den Laken. Das ist doch voll Betrug. Puls 160, Puls 180. Doch ich bleibe cool. Ich raste nicht aus, ich raste nicht aus, ich raste nicht aus, ich raste nicht aus, ich raste nicht aus, ich raste nicht aus. Und jetzt ausrasten! Ausrasten! Ausrasten! Ausrasten! Ausrasten! Ausrasten! Def, def, definitiv. Wir sind hyper, hyperaktiv und singen. Def, def, definitiv. Wir sind hyper, hyperaktiv und singen. Kauf ich mir dann von einem netten Mann ne echte Rolex-Uhr. Jetzt bleibt das Dingeln stehen. Ich glaub, ich muss durchdrehen. Den Verklag, ich soll's mal sehen. Puls 160, Puls 180. Doch ich bleibe cool. Ich raste nicht aus, ich raste nicht aus, ich raste nicht aus, ich raste nicht aus, ich raste nicht aus, ich raste nicht aus. Jetzt ausrasten! Ausrasten! Damen und Herren, auf Gleis 1 fährt ein mit 2 Promille der Sonderzug nach Malle. Glied richten und einsteigen. Das ist der Sonderzug, Zug, Zug nach Malle. Brauchen Sitzplatz, ich bin pralle. Der Sonderzug, Zug, Zug nach Malle. Der Schaffner pfeift, du siehst mich, wie ich nach dem Jedi greif. Und es geht los, fahr über los. Aha, aha. Stadt Campari, im Ferrari, Chardonnay im ICE. Auf allen Vieren durch die Bahn, seh aus, als hätte ich Rinderwahn. Polonaise durchs Abteil, eine Zugfahrt, die ist geil. Rotze voll zum Mittag schon, Endstation Eskalation. Oh, oh. Das ist der Sonderzug, Zug, Zug nach Malle. Brauchen Sitzplatz, ich bin pralle. Der Sonderzug, Zug, Zug nach Malle. Bord, Bistro und Bier für alle. Das ist der Sonderzug, Zug, Zug nach Malle. Brauchen Sitzplatz, ich bin pralle. Ich hole meinen kleinen Lokführer raus. Und es geht los, und es geht los. Fahr über los, aha, aha. Flirten ist nicht schwer, wir wollen Nahverkehr. Ich komm in Fahrtbrüll wie ein Bär. Mein Sackbahnhof ist top gepflegt. Verheiz die Kohlen und du wirst flach gelegt. Lauf Express in deinen Tunnel. Tickets raus. Ich hab's euch immer gesagt, ich schmeiß die grünen Scheine, Gönjamin. Ich bin der König der Nacht und gönne mir heut ne Yacht. Kipp voll die größten Flaschen, Gönjamin. VIP und maskulin, denn ich bin heut ein Gönjamin. Um mich rum das geilste Team, denn ich bin heut der Gönjamin. Wir gehen steil und das wird geil die ganze Nacht. Gönjamin, es ist soweit, die Menge schreit die ganze Nacht. Gönjamin, Gönjamin, Gönjamin. Wir gehen steil und das wird geil die ganze Nacht. Gönjamin, es ist soweit. Die Menge schreit die ganze Nacht. Gönjamin, Scha, la la, la la la la. Die ganze Nacht. Gönjamin, Scha, la la, la la la la. Die ganze Nacht. Gönjamin. Hab heute ne Limo am Start, Champagner während der Fahrt und ein paar heiße Mädels. Gönjamin. Jetzt wird das Geld langsam knapp, doch wir reisen weiter ab. Ich lass die Karte glühen. Gönjamin, VIP und maskulin, denn ich bin heut ein Gönjamin. Um mich rum das geilste Team, denn ich bin heut der Gönjamin. Gönjamin. heute maskulin. Du bist heute maskulin. Wer hat heute das geilste Team? Du hast heute das geilste Team. Ich bin heute Gönjamin. Montag und Dienstag haben wir Mittwoch und Donnerstag sind wir dabei. Kommt der Freitag, dann wird's wieder hart. Wochenende und voll Abfahrt. Ja la la la la la la la. Hey. Ja la la la la la la la. Hey. Ja la la la la la la la. Hey. Ja la la la la la la la. Partyfreaks, Danny Malle in the house. Frei. Mittwoch und Donnerstag sind wir dabei. Montag und Dienstag haben wir frei. Mittwoch und Donnerstag sind wir dabei. Kommt der Freitag, dann wird's wieder hart. Wochenende und voll Abfahrt. Ja la la la la la la la. Hey. Ja la la la la la la la. Hey. Ja la la. Endlich Wochenende, wir sind jetzt Dauergast. In den Kneipen dieser Welt trinken wir immer Kort. Und alle guten Vorsätze schmeißen wir über Bord. Warum können wir zusammen nicht nüchtern bleiben? Müssen wir es heute wirklich wieder schauen gern ins Glas und dir die Tagesschau. Am schönsten Ort der Welt ist unsere Lieblingsfarbe blau. Nüchtern ist verboten, bei uns macht keiner schlapp. Geht doch einer zu Boden,